Marshall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, begutachtete vor Ort einen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10. Er hörte in der Kontrollstelle den Plan für den Testschuss der Rakete an und erteilte den Befehl für den Beginn des Testes. Der Test erfolgte im System eines Erhöhungswinkelschusses auf der Grundlage der Simulation der größten Reichweite der ballistischen Rakete. Vor den Augen von Kim Jong-un startete die ballistische Rakete mit donnerartiger Detonation von der Selbstfahrabschussrampe, stieg auf der vorbestimmten Flugbahn bis zur Scheitelhöhe von 1413,6 Kilometer auf und traf auf den gezielten Gewässern vor 400 Kilometer genau ein. Der Testschuss bestätigte die flugdynamischen Merkmale der einheimischen ballistischen Rakete mit modernisiertem System, ihre Stabilität und Steuerbarkeit sowie die technische Eigenschaft der neu konstruierten Struktur und des Triebkraftsystems. Es wurden auch die Wärmebeständigkeit des Gefechtskopfes in der Strecke des Wiedereintritts in die Atmosphäre und seine Flugsicherheit nachgewiesen. Durch den Test wurde eine feste wissenschaftlich-technische Garantie für die künftige Entwicklung des strategischen Waffensystems geschaffen. Diesmaliger Schuss der strategischen Waffe fand erfolgreich statt, ohne auf die Sicherheit der benachbarten Länder den geringsten Einfluss auszuüben. Kim Jong-un brachte seine große Zufriedenheit mit dem Testergebnis zum Ausdruck und wies mit Freude hin, dass der Bereich Rüstungswissenschaft genauso wie im 70-Tage-Kampf auch im großen schöpferischen 200-Tage-Kampf mit rühmenswerten siegreichen Erfolg das ganze Vaterland erschüttert habe. Diese erfreuliche Nachricht gebe der Armee und Bevölkerung der Republik Siegeszuversicht und Optimismus. Das große Ereignis habe nochmals die Kraft und unbesiegbare Stärke des Südkorea demonstriert. Diesmaliger Prozess der Entwicklung der strategischen Waffe habe wiederum die Wahrheit bewiesen, dass der Entschluss der Partei gleich die Praxis in Korea bedeute und die Autorität der Partei und ihre Führungskraft nachhaltig demonstriert. So schätzte Kim Jong-un den Funktionären, Wissenschaftlern und Technikern des Bereiches Rüstungswissenschaft, die mit festem Vertrauen zum Staatsführer und zur Partei sowie mit starkem patriotischem Willen den von der Partei sehr erwarteten Testschuss der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete erfolgreich durchgeführt haben, den unerschütterlichen kämpferischen Geist und Elan hoch. Weiter sagte er wie folgt: Sowohl unsere Feinde als auch die ganze Welt werden allein am Orbit dieser Rakete die Leistungsfähigkeit unserer strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete richtig feststellen. Nun besitzen wir die unbestreitbare Fähigkeit dazu, die Amerikaner innerhalb der pazifischen Operationsgebiete allseitig und praktisch anzugreifen, um vor der ständigen Drohung der USA und der feindseligen Kräfte die Sicherheit unseres Vaterlandes und Volkes standhaft zu schützen, müssen wir die starken Angriffsmittel haben, mit denen wir auch die Feinde ständig bedrohen können. Wir müssen kontinuierlich die Fähigkeit zum präventiven Atomangriff erweitern und verstärken und ununterbrochen verschiedenartige strategische Angriffswaffen erforschen und entwickeln. Der echte Feind unserer nuklearen Streitkräfte ist der Nuklearkrieg an und für sich. Wir müssen Atomangriffsfähigkeit unablässig verstärken, um vor der nuklearen Drohung des US-Imperialismus das Vaterland, das Volk und die Revolution zu schützen. Diesmaliger Testschuss gilt als ein wichtiger Wendepunkt bei der weiteren Verstärkung der Atomangriffsfähigkeit unseres Staates, so stellte Marshall Kim Jong-un fest und unterstrich die Notwendigkeit, das System der einheitlichen Führung und Verwaltung der strategischen nuklearen Streitkräfte noch strikter herzustellen. Anschließend ließ er sich zu Ehren des erfolgreichen Testschusses der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 zusammen mit den kämpferischen Rüstungswissenschaftlern, die dazu beitrugen, zur Erinnerung fotografieren. Er äußerte seine große Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker des Bereiches der Rüstungswissenschaft ohne Selbstzufriedenheit mit diesmaligem Erfolg weiter und noch aktiver die strategischen Angriffsmittel von höherem Niveau entwickeln und bei der rüstungswissenschaftlichen Forschung und Rüstungsproduktion neue Wunder ins Leben rufen werden.